und Harald Genzmer, der den Auftakt gibt, mit Kirchenmusik für den Advent. Das ist Harald Genzmers Orgelpartita »O Heiland, reiß die Himmel auf«, gespielt von Hedwig Billgram auf der Rolf-Orgel der Bruder-Klaus-Kirche in Gundelfingen. Die Organistin Hedwig Billgram mit der Orgelpartita »Heiland, reiß die Himmel auf« von Harald Genzmer. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1993, entstanden in Gundelfingen auf der Rolf-Orgel der Bruder-Klaus-Kirche. Weiter durchs Concerto Bavarese geht es mit einem Klavierstück der Münchner Komponistin Philippine Schick. Sie schrieb etliche Kammermusik- und Vokalwerke, hat an der Universität unterrichtet und gezielt Künstlerinnen gefördert. Heute gibt es im Münchner Stadtbild kaum noch einen Hinweis auf sie. Nur im Stadtteil Obermenzing erinnert ein Straßenname an die engagierte Komponistin. Hören wir den Pianisten Markus Bellheim mit Schicks Metamorphosen Opus 52. Musik Klaviermusik im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das waren Philippine Schicks Metamorphosen Opus 52, gespielt von dem Pianisten Markus Bellheim. Unser nächster Komponist war gebürtiger Österreicher und hat neben seiner Tätigkeit als Dirigent über 100 Werke geschrieben. Von Hans Stadelmeier haben wir Kammermusik ausgesucht. Aviarium heißt die folgende Sonate, die er für zwei Blockflöten schrieb. Eine Aufnahme mit Markus Zahnhausen und Markus Bartholomä. Thank you. Aviarium, eine Sonate für zwei Blockflöten von Hans Stadelmeier, gespielt von Markus Zahnhausen und Markus Bartholomäe. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einer Orgelimprovisation von Franz Lehrendorfer über das Adventslied »Wir sagen euch an den lieben Advent«, aufgenommen 1979 in der Münchner Frauenkirche. Der Organist Franz Lerndorfer im Concerto Bavarese mit einer Improvisation über das Lied »Wir sagen euch an den lieben Advent« für Orgel Solo. Gespielt in der Münchner Frauenkirche im Jahr 1979. Weiter durch die Nacht geht es auf Bayern 2 mit dem bayerischen Komponisten Rudi Spring. Ob Kammer, Orchester und Chormusik, Lied oder Chanson, die Bandbreite in seinen Stücken sticht hervor. Das sind Rudi Springs Invokationen für naturtöniges Hackbrett-Solo, gespielt von Birgit Stolzenburg de Basio. Thank you. Invokationen von Rudi Spring mit Birgit Stolzenburg de Basio am Hackbrett im Concerto Bavarese, wo uns als nächstes der Via Nova Chor München weiter durch die Nacht begleitet. Mit einem Stück für fünfstimmigen Chor a cappella. Von Peter Michael Hamel hören wir O Erde. Die Leitung hat Kurt Suttner. Thank you. O Erde, ein Chorwerk von Peter Michael Hamel, gesungen vom Via Nova Chor München unter der Leitung von Kurt Suttner im Concerto Bavarese. Zum Schluss der Sendung Musik von N.J. Schneider auf Bayern 2, ein Komponist, Musikwissenschaftler, Buchautor und ehemaliger Professor der Münchner Musikhochschule. 10 Opern gibt es von N.J. Schneider, diverse Musicals, Sinfonien, Oratorien und Orgelstücke. Hören wir seine Orgelsinfonie Advent, gespielt von Hans Leitner 2012 in der Münchner Frauenkirche. Der Organist Hans Leitner mit einem Stück von N.J. Schneider. Das war seine Orgelsinfonie Nummer 11 mit dem Titel Advent, aufgenommen 2012 in der Münchner Frauenkirche.